WDR 5. Neugier genügt. Jetzt öffnet der Kugelschieber. Dass die Hydraulik sich gleich öffnet. Das dauert so circa 32 Sekunden. Dann ist der Kugelschieber geöffnet. Im Pumpspeicherkraftwerk am Hengsthalsee in Herdecke wird die Schleuse geöffnet. 120.000 Liter Wasser stürzen pro Sekunde aus dem Oberbecken durch ein 165 Meter langes Fallrohr in die Tiefe, klatschen auf eine riesige Turbine, die sich zu drehen beginnt und einen Generator antreibt, der von jetzt auf gleich eine gewaltige Menge Strom erzeugt, bevor das Wasser dann in den Hengsthalsee abläuft. Das ist innerhalb einer Minute von Null auf Volllast. Ungefähr. Ein Volllast heißt, 100.000 Haushalte können mit Strom versorgt werden. Das ist der große Vorteil von Pumpspeicherkraftwerken, dass es so schnell geht. So, steht die Maschine wieder. Das Pumpspeicherwerk am Hengsthalsee ist nicht für die Grundversorgung der Region mit Strom zuständig. Die sogenannte Grundlast kommt nach wie vor aus der Kohleverstromung und den Kernkraftwerken. Das Wasserkraftwerk bedient die Nachfragespitzen. Wenn morgens in den Haushalten Licht- und Kaffeemaschinen angehen und die Industrie ihre Maschinen in Gang setzt, wenn mittags viel Strom zum Kochen verbraucht wird und abends die Fernsehgeräte laufen. Immer wenn die Leitzentrale eine Bedarfsspitze meldet, wird in Herdecke Wasser ins Fallrohr abgelassen. Thomas Leitl ist bei der RWE in Essen für die Wasserkraftwerke zuständig. Typisch hier für das Kraftwerk in Herdecke ist, dass so ungefähr 6 oder 8 Mal am Tag die Maschine angefahren wird, das Kraftwerk in Betrieb genommen wird und dann läuft es für 20 Minuten oder für eine halbe Stunde und wird wieder abgestellt, weil dann dieses Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Stromerzeugung wiederhergestellt ist. Es ist kein Dauerläufer, sondern immer nur im kurzfristigen Einsatz dieses Kraftwerk hier. Dazwischen wird immer wieder Wasser aus dem See in das künstlich angelegte Oberbecken gepumpt, damit der Wasserdruck erhalten bleibt und die Turbine in gewohntem Maße Strom erzeugen kann. Aber die Pumpe, die das Wasser wieder nach oben bringt, verbraucht auch Strom, unterm Strich sogar mehr als beim Ablassen des Wassers erzeugt wird. Eine energiewirtschaftliche Absurdität? Welchen Sinn macht denn ein Kraftwerk, das mehr Elektrizität verbraucht, als es produziert? Der alleinige Zweck von Pumpspeicherkraftwerken liegt darin, Energie bereitzuhalten, um sie im Bedarfsfall abzugeben. Die Betonung in dem Wortungetüm liegt auf Speicher. Die konventionelle Energieerzeugung aus Kohle und Kernkraft ist relativ schwerfällig. Mit ihr kann nicht so schnell auf Bedarfsspitzen der Stromverbraucher reagiert werden. Von daher gibt es die Speichertechnologie schon seit Jahrzehnten. Nun ist sie noch einmal neu ins Blickfeld geraten, seitdem die Politik nicht zuletzt unter dem Eindruck der Fukushima-Katastrophe die Energiewende ausgerufen hat. Sie wissen ja, dass die Regierung sich das Ziel gesetzt hat, mehr erneuerbare Energien zur Stromerzeugung einzusetzen. Heutzutage sind es ungefähr 20% unseres Stromes, kommen aus Wind, Sonne, Wasserkraft. Das soll in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden. Und diese erneuerbaren Energien sind ja nicht steuerbar, sondern die erzeugen dann Strom, wenn der Wind weht oder wenn die Sonne scheint. Und um diesen Ausgleich zwischen Stromverbrauch und Stromerzeugung herstellen zu können, braucht man weiterhin konventionelle Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Kernkraftwerke, aber auch sehr schnelle, sehr flexible Kraftwerke, wie hier dieses Pumpspeicherkraftwerk in Herdecke. Strom ist etwas sehr Flüchtiges. Er lässt sich kaum in größeren Mengen speichern, es sei denn, man wandelt ihn zum Beispiel in Wasserdruck um, indem man mittels Strom Wasser aus einem See oder einer Talsperre in ein höher gelegenes Becken pumpt, das man im Bedarfsfall über eine stromerzeugende Turbine wieder ablaufen lässt. So lässt sich Elektrizität speichern, die sonst verloren wäre, wenn an einem stürmischen Tag der Wind die Windräder mal wieder zur Höchstleistung antreibt, ohne dass die so erzeugte Energie abgerufen wird. Die Energie aus Windrädern und Sonnenkollektoren sowie aus den herkömmlichen Energiequellen wird also gespeichert als Wasserkraft im Pumpspeicherwerk. Und mit der Persaldo-Leistung seines Pumpspeichers ist Thomas Leitl vom Kraftwerksbetreiber RWE hochzufrieden. 75% des Stroms, den wir zum Pumpen einsetzen, bekommen wir wieder raus, wenn wir im Turbinenbetrieb sind und Strom erzeugen. Das ist ein extrem hoher Wirkungsgrad. Keine andere Speichertechnologie erreicht einen ähnlich hohen Wirkungsgrad. Pumpspeicherkraftwerke haben im Moment politischen Rückenwind. Kaum ein energiepolitisches Projekt, das so unstreitig von sämtlichen politischen Kräften getragen wird wie die Wasserspeicher. Vor allem seitdem die Energiegewinnung aus Windrädern und Solarzellen immer mehr werden soll. Oliver Krischer, energiepolitischer Sprecher der Bündnisgrünen Bundestagsfraktion. Ich nehme wahr, dass es eine sehr breite Unterstützung gibt. In den Räten, in den Kommunalparlamenten vor Ort ist das sehr breit. Ich nehme wahr, dass das in der Landespolitik breit getragen wird. In der Bundespolitik ist es so, dass alle Parteien unisono sagen, wir brauchen solche Speicherkraftwerke. Also insofern kenne ich jetzt im politischen Bereich niemanden, der explizit sagen würde, ich bin dagegen, ich halte das für falsch. Ich nehme als jemand, der in Deutschland Energiepolitik macht, wahr, dass viele Unternehmen inzwischen suchen, nach Standorten gucken und Planungen machen. In der Eifel ist die Trianel GmbH, eine grenzüberschreitende Kooperation kommunaler Versorgungsunternehmen, auf die Suche gegangen und ist in Simmerath am Ruhrsee fündig geworden. Dort soll nach dem Willen der Trianel demnächst mit 640 Megawatt Leistung Deutschlands viertgrößtes Wasserspeicherkraftwerk entstehen. Nach den Plänen würde 220 Meter über der Ruhrseetalsperre ein Oberbecken gebaut, das mit dem Ruhrsee über einen 3 Kilometer langen Stollen verbunden wird. Der Stromspeicher könnte die gesamte Region inklusive der Städte Aachen und Düren versorgen. Projektleiter bei Trianel ist Markus Hakes. Wir haben ja auch mehrere Projekte in Planung. Und unser Ansinnen ist es jetzt, den Ort zu finden, wo all diese Maßnahmen am naturverträglichsten, auch am verträglichsten für die Bevölkerung vor Ort sind. Wir haben den Vorteil sicherlich in Simmerath, vielleicht auch schon durch die energetischen Nutzungen, die vorher schon da sind. Da existiert ja ein Windpark, offen eine Bevölkerung zu treffen, die so einem Projekt erstmal ganz aufgeschlossen gegenübersteht und sagt, ja, das ist interessant. Die politische Unterstützung für das Projekt vor Ort ist zurzeit noch sehr groß. Der Gemeinderat von Simmerath hat sich in selten erlebter Einstimmigkeit für die Kraftwerkspläne ausgesprochen. Und der Bürgermeister sieht seine Gemeinde schon auf dem Weg zu einer Modellkommune der Energiewende. Also alle dafür? Nein, nicht alle. Günter Becker aus Heimbach am Ruhrsee ist zwar sehr interessiert an den Plänen der Kraftwerksbauer, steht ihnen aber überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber. Es scheint vielen nicht klar zu sein, dass sich mit diesem Pumpspeicherkraftwerk die ganze Eifel verändert. Im Zusammenspiel sollen ja in diesem Kraftwerk Windstrom über Kapazitäten gespeichert werden, das heißt ausgeglichen werden. Und diese Windkraft will man ja in der Eifel ernten. Das heißt, wir werden nicht nur dieses Kraftwerk sehen, es ist aber zu erwarten, dass wir Größenordnung 500 bis 600 neue Windräder dazu kriegen. Und das rund um unseren schönen neuen Nationalpark. Die Eifelhöhen werden also im Prinzip sich komplett verändern. Der eine würde sagen, versparieren, verschangelieren. Ich würde sagen, hier ist vielen Leuten in der Eifel noch ja nicht klar, was da losgetreten ist. Günter Becker betreibt eine Segelschule am Ruhrsee, vermietet Liegeplätze und Winterlager und bietet Serviceleistungen rund ums Boot an. Er betont, dass er grundsätzlich nichts gegen erneuerbare Energien und deren Speicherung einzuwenden habe, hält aber die Eifel und speziell den Ruhrsee für einen denkbar ungeeigneten Kraftwerksstandort. Die Eifel lebt ja im Prinzip vom Tourismus die letzten Jahre oder viele leben vom Tourismus. Das ist hier in Heimbach ein großes Thema. Hier sind Investoren, die bauen ein großes Feriendorf für 30 Millionen. Die haben sich auch nicht träumen lassen, dass direkt auf der anderen Dammseite jetzt ein Pumpspeicherkraftwerk oder der Untersee eines Pumpspeicherkraftwerks entsteht. Dann haben wir den Nationalpark dazu bekommen. 2006 wird jährlich gefördert mit 5 Millionen vom Land. Hat der Eifel gut getan und jetzt zerschlägt man das. Man setzt dieses Pumpspeicherkraft dahin und das ist eigentlich so ein Stich mitten ins Herz der Eifel. Im Simmerather Ortsteil Strauch soll auf einer Fläche von 80 Hektar der Oberbeckensee entstehen. Normalerweise werden diese künstlich angelegten Becken betoniert und eingezäunt, damit niemand im See badet und in den Sog des Turbinenwassers gerät. Sicherlich ein Eingriff in die Eifellandschaft. Markus Hakes vom Energieunternehmen Trianel. Also das Oberbecken wird sicherlich versiegelt werden, ist ein technisches Bauwerk, aber wird nicht betoniert werden. Gleichwohl ist das ein Eingriff in die Natur, den wir vor Ort auch sehr aufmerksam mit allen Anwohnern, mit allen Beteiligten diskutieren. Wo immer man so ein Becken bauen will, wird man mit diesen Fragestellungen umgehen müssen. Und wir befinden uns ja erst gerade im ersten Schritt des Genehmigungsverfahrens in der Raumordnung, wo sowas auf einer sehr konzeptionellen Ebene erstmal betrachtet wird. Und das gilt es in den nächsten Jahren weiter zu detaillieren. Und ich sag mal, als Beispiel mit Naturschutz und Landwirtschaft als zwei Interessensgruppen dann dort auch zu diskutieren. Es gibt noch viele andere, die Jäger, die Angler, die Fischer. Da ist viel, viel zu diskutieren und viel auch sicherlich letztendlich von Trianel an Interessensausgleich zu leisten. Um wie viel einfacher wäre es doch, könnte man Energien gewinnen und speichern, ohne immer wieder neu in Naturlandschaften eingreifen zu müssen. Könnte gehen, ruft es aus dem Ruhrgebiet. Das besiegelte Ende des Ruhrbergbaus hinterlässt demnächst riesige Halden und Industriebrachen, auf denen sich Photovoltaikanlagen und Windkrafträder errichten ließen, ohne dass jemand auf die Idee käme, nach Natur- oder Landschaftsschutz zu rufen. Und wären nicht die tiefen Schachtanlagen wunderbar dazu geeignet, dort das Wasser in die Tiefe stürzen zu lassen, um unter Tage installierte Turbinen anzutreiben? Die ganze Geostruktur, die für ein Pumpspeicherwerk sonst erst neu gebaut werden müsste, ist im Ruhrbergbau bereits vorhanden und wird ab 2018, wenn bei der Steinkohle die Lichter ausgehen, nicht mehr benötigt. Die ganze monströse und naturunverträgliche Architektur eines Kraftwerks könnte unter Tage verschwinden. Walter Eilert ist bei der RAG für erneuerbare Energien zuständig. Untertägig sieht es ja so aus, dass wir Schächte haben mit Tiefen, mit Teufen von 1000 Meter und auch noch etwas mehr. Und der Gedanke war dann eben charmant, mal zu überlegen, ob es Sinn machen könnte, dort also Wasser in Rohrleitungen nach unten laufen zu lassen und dann über den Betrieb von Turbinen dort also Strom zu erzeugen. Überlegungen, die bei der deutschen Steinkohle vor rund einem Jahr zum ersten Mal angestellt wurden und sich zurzeit noch im Stadium theoretischer Planspiele befinden. Deutlich konkreter ist man schon bei der Stromerzeugung über Tage geworden. Ein Projekt in Hamm-Sundern soll bald entscheidungsreif sein. Diese Kombination mit Strom aus Wind oder Strom aus Sonne, die haben wir schon ins Auge gefasst. Und wenn ich dann ganz kurz zurückblicken darf auf unser Projekt, unser übertägiges Projekt am Standort Hamm-Sundern, da sieht es schon so aus, dass wir ein sogenanntes Kombikraftwerk errichten möchten. Dass wir also auf der Halde die ein oder andere Windenergieanlage dort errichten und betreiben und mit dem Strom, der dort erzeugt wird, eventuell mal gerade nicht benutzt und gebraucht wird, mit diesem Strom dann eben das Wasser aus dem Untersee in den Obersee fördern, um dann diese Energie da zu speichern. Und ebenso könnte man sich das natürlich auch vorstellen bei Pumpspeicherkraftwerken unter Tage. Die Planungen bei der Ruhrkohle werden seit einiger Zeit begleitet von einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern der Revieruniversitäten Duisburg, Essen und Bochum. Geologen, Geotechniker und Ingenieure forschen daran, ob und wie eines Tages aus dem Montanrevier eine Energieregion werden könnte. André Niemann hat in Essen einen Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Sein Thema: Wie passt der Wasserspeicher in den Kohleschacht? Ja, wenn ich ganz offen bin, dann sehen wir natürlich bautechnische und betriebstechnische Probleme insbesondere. Also auf jeden Fall muss, bevor eine solche Anlage in Betrieb gehen kann, ertüchtigt werden. Das heißt, sie müssen einen gewissen Ausbau vorhalten. Sie müssen also Geld in die Hand nehmen, ganz praktisch. Auf der anderen Seite können Sie natürlich eine ganze Reihe von Komponenten eben auch schon mit verwenden. Die bekommen Sie sozusagen im Ausbau mit dazu. Wir haben die bestehenden Schachtanlagen, in die man sich mit Rohrleitungen einbauen könnte, zur Erzeugung eines Druckschachtes. Und wir haben zum Beispiel am Standort Prosper Haniel die Situation, dass Sie bis auf minus 800 Meter mit dem Fahrzeug fahren können. Das sind alles Komponenten, die Sie, ja, wenn Sie eine solche Anlage oberirdisch neu anlegen, neu bauen müssen. Und hier gilt es eben dann, den richtigen Standort für eine solche Anlage zu finden. Und das ist ja das, was im Moment eigentlich auch geschieht. Wir beschäftigen uns mit den Grubenbildern des Bergbaus, gemeinsam mit dem Bergbau, um zu schauen, wo sind denn die Voraussetzungen für eine solche Anlage am besten. Es gibt Kritiker von außerhalb des Bergbaus, die behaupten, Wasserspeicher im Kohleflöz, Das funktioniere nicht. Dafür sei die geologische Struktur viel zu instabil und das unterirdische Strebesystem zu sehr verzweigt. Und wenn es doch realisiert werden sollte, dann nur mit einem so großen finanziellen Aufwand, dass sich das Ganze wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Probleme, die man natürlich auch bei der Ruhrkohle kennt. Walter Eilert. Es ist richtig, dass es also ganz bestimmt nicht einfach werden wird, da Hohlräume herzustellen, da also Kavernen herzustellen, da Unterbecken herzustellen, die eben die Möglichkeit bieten, dann mehrere hunderttausend Kubikmeter Wasser zu speichern. Dennoch ist man bei der RAG zuversichtlich, dass die Probleme gelöst werden können. Und Wasserwirtschaftler André Niemann kann sich sogar vorstellen, dass Untertagekraftwerke einen Beitrag dazu leisten könnten, die Kosten der sogenannten Ewigkeitslasten des Bergbaus, die durch das Verfüllen nicht mehr benötigter Schächte und das Abpumpen des Grundwassers entstehen, ein wenig zu senken. Wenn ich mir vorstelle, Sie haben eine Ewigkeitslast und Sie nutzen eine solche Anlage nach einer Investition, wo sie dann eben doch einen Ertrag bindet, dann ist das trotzdem ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Ewigkeitslast. Wie auch immer, ob über- oder untertage, ob an Talsperren oder auf verlassenen Bergbauhalten, die Wasserspeicherkraftwerke werden kommen, wenn mit der Energiewende ernst gemacht wird und der Anteil an erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne steigt. Da ist man sich unter Energieexperten mittlerweile sicher. Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Ich denke, die Kapazitäten, die wir brauchen, sind so groß, dass es sowohl Bedarf für ein Pumpspeicherkraftwerk in der Eifel als auch im Ruhrgebiet, als auch in anderen Regionen Nordrhein-Westfalens und Deutschlands gibt. Wenn wir das mit der Energiewende ernst meinen, dann werden wir eine ganze Reihe von zusätzlichen Pumpspeicherkraftwerken und anderen Speichertechnologien, das ist nicht das Einzige, was es geben wird und was wir brauchen, aber die wird es in jedem Fall geben müssen. Und selbst wenn die Kraftwerke in die Landschaft gebaut werden müssen, weil es unter Tage doch nicht geht, regt das noch nicht mal einen grünen Politiker auf. Ja, natürlich ist das ein Landschaftseingriff, genauso wie jede Windenergieanlage, jede Biogasanlage immer ein Stück Landschaftseingriff ist. Aber man muss in den Alternativen denken. Die Alternativen heißen Atomkraft oder Kohleverstromung. Und da ist bei uns die Entscheidung völlig klar, dass diese Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auch mit Pumpspeichern weit weniger Schäden verursachte, als das mit Atomkraftwerken vorstellbar ist und auch mit Kohleabbau, wie wir das hier im Rheinischen Revier kennen, wo ganze Landschaften zerstört werden, wo es nicht um ein paar Hektar geht, sondern um ganze Quadratkilometer, die durch den Tagebau verschwinden. Also da ist die Abwägung klar. Wir brauchen solche Pumpspeicherkraftwerke für die Energiewende. Die wird es in jedem Fall geben müssen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.